In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Ja? Ja, Aufnahme läuft, Aufnahme läuft, bitte Contenance. Sind alle beruhigt und können sich ordentlich ausdrücken? Ja, wir haben alle gute Laune. Ja, herzlich willkommen zur Karfreitags-Spezialsendung hier bei Alle gegen Dieter, das Quiz. Hallo Chris, hallo Pocho. Hallo. Ja, Leute, heute ist es soweit. Das Quiz steht zum ersten Mal ins Haus. Eines der wohl meist erwartetsten Formate dieses unglaublich tollen neuen Podcasts Dieter. Und alle, die jetzt zuhören, können sich bedanken bei Frederik und bei Philipp. Denn das waren die ersten zwei, die bei patreon.com/dietercast ja, sich eingetragen haben, diesen kleinen Podcast zu unterstützen. Und da dachten wir, wir sind den beiden was schuldig und haben uns zusammengesetzt. Über Stunden haben wir ein Quiz entwickelt, das so eigentlich noch nie gespielt wurde im Deutschen Rundfunk. Und das präsentieren wir euch heute, Alle gegen Dieter. In der ersten Folge spielen Chris und Pocho gegeneinander. Allein das ist, finde ich, schon die Sendezeit wert. Und ja, wenn auch ihr uns unterstützen wollt, dann geht doch mal bei patreon.com/dietercast vorbei und lasst ein paar Euronen da. So. Ja. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen hier als Start. Jetzt kann ich direkt das Spiel erklären. Wir sind übrigens unglaublich euphorisiert. Warum Chris und Pocho so wenig reden, liegt daran, dass die wahnsinnig nervös sind vor so einer Mammutaufgabe. Ich kann schon mal sagen, die Fragen, die habe ich mir alle selber überlegt, die Antworten auch, aber sie stimmen. Also ist das confirmed? Ist das irgendwo notariell beglaubigt, dass das so ist? Ich habe zu jeder Antwort einen Link mir rausgesucht und wir wissen ja, was im Internet steht, stimmt. Von daher kann mir da nichts passieren. Vor allen Dingen, was auf Wikipedia steht. Übrigens, Wikipedia, ich kenne die Person höchstpersönlich, die auf Wikipedia den Eintrag zu Bierpong geschrieben hat. Ich habe schon gedacht, du kennst den Herrn Wikipedia. Nein, der ist weg. Der ist weggezogen. Ich kenne übrigens die Person, die den Eintrag zu Jondal Thomason auf Wikipedia geschrieben hat. Ja, das war nämlich Enrico. Richtig, das war ich selber. Ich habe den Eintrag verfasst. Was macht denn der eigentlich, Jondal Thomason? Das habe ich jetzt nicht mehr so verfolgt. Der war eine Zeit lang dann bei Feyenoord irgendwie als Trainer, wahrscheinlich in der Jugend tätig, aber ich verfolge ihn nicht mehr, kann ich nicht mehr sagen. Den fandst du super, ne? Aber auch optisch. Ja, das war einer, ich stehe auf solche Spieler. Ramos, Fernando Torres, das ist ja alles so irgendwie schon so eine leicht feminine Ausstrahlung haben die alle und das finde ich geil, also so androgyn sozusagen. Ja, von der Farbe her ist es mir eigentlich egal. Ah, okay. Ja. Sergio Ramos hat sein 100. oder was? Oh, da ich gucke keinen Fußball, sowas? Weiß ich gar nicht. keine Ahnung. Irgendwas hat Jondal Thomason. Toller Mann. 2008, glaube ich, gestorben. Das kann nicht sein. Das wüsste ich doch. So, jetzt passt mal auf. Haltet euch mal fest. Also ich merke es ja schon, die Spannung, die ist im Endeffekt kaum noch zu toppen. Aber ja, ich hatte tatsächlich gute Laune, bis mir der Zahn abgebrochen ist. Ja, aber das ist, ich habe es gerade eben schon gesagt, in Off-Air sozusagen, du hast genügend weitere Zähne und so ein abgebrochener Zahn, der macht auch noch keinen Frühling. So, jetzt aber, jetzt erstmal zum Spielprinzip. Also, euch habe ich schon erklärt, aber den Hörern natürlich noch nicht. Es wird jetzt so sein, dass ich 10 Fragen vorbereitet habe, die werde ich den beiden stellen. Es gibt 4 Auswahlmöglichkeiten, Multiple-Choice, wie wir Fachleute dazu sagen. Multiple. Ja, Multiple-Choice und ihr könnt dann mitraten natürlich an den Empfangsgeräten, gar keine Frage, aber hauptsächlich geht es um Chris und Pocho. Die schicken mir dann ihre Antwort, also A, B, C oder D, jetzt hatte ich fast das C vergessen, via WhatsApp in einen Chat, so dass beide natürlich nicht wissen, was der jeweils andere geantwortet hat. Sie können natürlich hier in der Sendung den anderen so ein bisschen in die Irre führen. Das geht natürlich auch, dass man so ein bisschen manipuliert und so, das muss doch das und das sein, aber eigentlich weiß man es ganz genau, dass es eher was anderes ist. Es gibt ein paar Fragen, die eher dem Chris in die Karten spielen. Es gibt ein paar Fragen, die eher im Pocho in die Karten spielen. Es gibt relativ neutrale Fragen. So kann man es im Endeffekt sagen. Und sollte es am Ende ein Unentschieden geben, gibt es auch noch eine großartige Schätzfrage von mir, die ich auch schon vorbereitet habe. So, das ist zumindest jetzt mal das Spielprinzip. Darf ich eine Frage stellen? Selbstverständlich. Ja, danke schön. Da ich ja auch super vorbereitet bin auf das Quiz, wie genau wie wenn ich Quiz und Chris sage, ist das echt schwer. Und Chris hat sich ja auch, wie ich weiß, vorbereitet darauf. Ja. Und in unfassbaren Stunden. Er hatte wirklich Probleme zu Hause, weil er sich überhaupt nichts mehr eingebracht hat. Nicht mehr gespült hat, nicht mehr die Spülmaschine ausgeräumt hat, den Müll nicht mehr rausgebracht hat. Der hing ja nur im Keller. Ich bin verwahrlost, völlig. Ne? Nur wegen des Quizzes. Ja, darum ja auch der abgebrochene Zahn. Du siehst halt aus wie Hobo jetzt mittlerweile. meine Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist, sind die Fragen alle so, dass sie eine eindeutige Antwort haben? Also es ist nicht irgendwie mit Zahlen oder sonst irgendwas? Ja, es, naja, ist, immer, es ist immer nur eine Antwort richtig und auch nicht irgendwie Schätzfragen oder sonst irgendwas. Aber ich bin unfassbar gespannt, weil ich... Jetzt müssen wir es ja mal wirklich sagen. Ich habe ja keine Ahnung, was du da an irgendwie Fragen hast. Wenn du jetzt eben gesagt hast... Ich habe es schon gesehen. Ich habe schon mal drüber gelesen. Ja, danke schön. Und dass du sagst, dass da die einen dem und dem anderen den zu spielen. Ich bin unglaublich gespannt, worum es geht. Also jetzt machen wir mal eine Testausgabe hier kurz oder eine Testfrage, damit wir auch mal die technischen Voraussetzungen überprüfen können. Nehmt eure Handys in die Hand. Wie gesagt, nicht in den Dieter-Chat posten, sondern in unseren Privatchat. Die erste Testfrage, die ich jetzt stelle, ist... Wer schoss am vergangenen Dienstag das glorreiche 1:0 für Brasilien gegen Deutschland? Ist es A, Moses? Jetzt habe ich nicht zugehört. Entschuldigung, weil Lilly gerade reingekommen ist. Und das ich wird später, ist das dein Problem, ja, wenn es wirklich ums Eingemachte geht. Ich sage es nochmal. Wer schoss das glorreiche 1:0 für Brasilien am vergangenen Dienstag im Länderspiel gegen Deutschland? Ist es A, Moses, B, Jesus, C, jetzt C, Dieter oder Dieter? Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz hier aufhören. Was möchtest du? Das gibt's ja gar nicht. Sowas habe ich beim Wer wird Millionär noch nie gesehen. Ich auch nicht. Boccia, du hast das Prinzip verstanden. Also Lilly meinte zu mir, ich soll leise sein. Also gut, im Prinzip habe ich dann das Quiz gewonnen. Nee, du musst ja auch nur tippen. Im Prinzip ist das die beste Vorbereitung für einen Podcast. Na, und vor allem im Prinzip ist das das Beste, was dir heute passieren kann, denn in dieser Podcast-Ausgabe ist ja dein Sprachanteil zumindest zu Beginn relativ eingeschränkt, weil du ja nur die Antworten in dein Mobiltelefon tippen musst und gar nicht so laut Also wir alle haben Jesus getippt, ja? Absolut, du hast Ficken geschrieben, kann ich aber gelten lassen. Kommt ja auch selber bei raus. Also genau so funktioniert das. Und wie gesagt, ihr da draußen an euren Empfangsapparillos, ihr könnt mitmachen und für euch selber tippen. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, bevor es hier losgeht. @DieterCast auf Twitter, da kann weiter abgestimmt werden für den Dieter der Woche. Ist, sag ich mal, jetzt nicht mehr ganz so spannend, aber wenn ihr noch 40 Leute findet, die mittippen wollen, dann könnt ihr da noch in die eine oder andere Richtung was drehen. Da bin ich mir relativ sicher. Schaut vorbei, @DieterCast auf Twitter. Achso, und natürlich die Spielerfragen nicht zu vergessen. Wenn ihr Fragen an eure Lieblingsspieler, Trainer, Offizielle habt, schickt sie uns an Lattenzaun, frag Dieter und wir werden dann diese Fragen adäquat für euch beantworten lassen. Also da könnten vielleicht noch 2-3 Fragen kommen bis zur nächsten Ausgabe. So, Grevenbruch, seid ihr bereit? Ja! Langhagen, seid ihr bereit? Ja! Dann geht's jetzt los. Hier ist die erste Frage bei Alle gegen Dieter. Joachim Löw ist seit dem 16. August 2006 deutscher Fußballnationaltrainer. Jogi ist damit seit 4246 Tagen im Amt. Vor ihm waren nur Helmut Schön und Sepp Herberger länger als Bundestrainer beschäftigt. Welcher Bundestrainer hatte bislang die kürzeste Amtszeit vorzuweisen? Ha. Ist es A, Jürgen Klinsmann, B, Jupp Derwall, C, Erich Riebeck oder D, Rudi Völler zusammen mit Michael Skibbe? Ja, das ist die erste Frage, liebe Hörer. Da habe ich mich gleich mal so richtig ins Zeug gelegt. Da habe ich die Statistiken gewälzt. Ich habe die Tage habe ich selber gezählt Und damit dann nichts schief geht, weil der Chris, übrigens Chris, kurzer Hinweis, A, B oder C oder D reicht mir als Antwort. Ich wusste nicht mehr, welchen Buchstaben die Person hatte. Okay. Von daher habe ich es jetzt so gelöst, tut mir leid. Ist okay, lass ich gelten. Ja, also alle haben geantwortet, wir machen weiter mit Frage Nummer 2. Ach, das Ergebnis gibt's auch gar nicht. Das wird am Ende ausgewertet. Die Spannung muss ja aufrechterhalten werden. Jetzt kann ja sein, dass du rucki-zucki 6-0 führst, dann ist der Pocho irgendwie demotiviert und gibt sich keine Mühe mehr bei den letzten 4 Fragen. Oder du. Also, Robert Lewandowski. Nee, also das ist völlig, völlig, völlig absurd, dass ich mir irgendwas keine Mühe mehr geben würde. Alle gegen Dieter. Frage 2. Ja. Robert Lewandowski trifft für den FC Bayern am laufenden Band. Dennoch konnte er in 4 Jahren FC Bayern-Zugehörigkeit erst einmal, und zwar in der Saison 2015-2016, die Torjägerkanone holen. Auch sonst spiegelt die Torjägertabelle nicht die bayerische Ligadominanz wider. In den letzten 10 Jahren kam der erfolgreichste Bundesliga-Torschütze nur 3-mal aus München. Welcher Bayern-Spieler erzielte vor Lewandowski die meisten Tore in der Liga? Gesucht wird der letzte Torschützenkönig des FC Bayern, der nicht Robert Lewandowski hieß. A. Luca Ricky, Toni. Entweder müssen wir das jetzt abbrechen hier oder ich weiß es nicht, weil... Was denn? Gut, weiß ich nicht, hier kommen reihenweise Menschen rein. Das stört keinen. A. Luca Toni. Mhm. B. Mario Gomez. C. Thomas Müller oder D. Römerkai? Ich habe es nicht verstanden, weil jetzt kam wieder jemand. Ich raste hier. Ich wiederhole. Hast du die Frage verstanden? Ja, die Frage habe ich verstanden. Was ist denn hier los? Also gesucht wird der letzte Torschützenkönig des FC Bayern München, der nicht Robert Lewandowski hieß. Ja, ich habe die Frage schon verstanden. Bleib mal ganz ruhig. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Konzentriere dich auf die Antwortmöglichkeiten. A. Luca Toni. B. Mario Gomez. C. Thomas Müller oder D. Römerkai? Wer ist nicht einfach. Wurde als letztes Torschützenkönig für den FC Bayern München? Überraschend finde ich, dass die Bayern wirklich in den letzten 10 Jahren nur 3-mal den Torschützenkönig stellen konnten. Aber wer war der letzte Torschützenkönig der Rot-Weißen? Pochos Antwort 4. Kann ich noch revixen? Du kannst jetzt noch einmal korrigieren. Und zwar 5, 4, 3, 2. Und Chris hat seine Antwort nochmal revidiert. Das ist möglich. Eine Änderung der Antwort ist möglich, eine zweite nicht. Nachdem die letzte Frage eher Chris in die Karten gespielt haben dürfte, kommt jetzt eine Frage, bei der Pocho einen Vorteil haben müsste. Ja, jetzt stellst mich voll unter Druck, ey. Wie hieß der letzte Bundesliga-Torschützenkönig, der ein Gladbacher Trikot trug? Ist es A. Uwe Rahn, B. Martin Dahlin, C. Heiko Herrlich oder D. Jürgen Pettersen? Ja, auch die Gladbacher hatten schon Torschützenkönige vorzuweisen. Ja. Nicht ganz so viele wie die Bayern, aber einer der von mir 4 genannten war es, der zuletzt Bundesliga-Torschützenkönig wurde und dabei ein Gladbacher Trikot trug. Uwe Rahn, Martin Dahlin, Heiko Herrlich oder Jürgen Pettersen? Pocho hat seine Antwort abgegeben. Wir warten noch auf Chris, der noch googelt. So, ja. Dann hat auch Chris seine Antwort abgegeben und wir kommen zur 4. Frage. Der VfB Stuttgart ist bekannt für seinen hohen Trainerverschleiß. In den letzten 10 Jahren durften oder mussten 15 Coaches das Training der Schwaben leiten. Welcher Trainer war der letzte, der sowohl am 1. wie auch am 34. Spieltag der gleichen Saison den VfB Stuttgart trainieren durfte? Alter, das hast du echt drauf. Das ist echt die Frage. A. Huub Stevens. B. Armin Fee. C. Bruno Labbadia oder D. Felix Magath. VfB Stuttgart auch zuletzt wieder mit mehreren Trainerwechseln auf sich aufmerksam gemacht. Aber jetzt haben sie ja die Endlösung gefunden. Jetzt sind sie sich sicher, es kann nur einer sein. Korkut. There can only be one. Ja, und das ist... There can only be one Korkut. Typhoon Korkut. Die Frage Nummer 5 ist auch etwas... Ja, Wie viele Länderspiele hat Sean Dundee für die deutsche Nationalmannschaft bestritten? Das sind Fragen, ich erschieß mich gleich, Alter. Wenn ich, A. Ja. 1. B. 2. C. 3. Oder D. Gar keins. Sean Dundee wurde eingebürgert, weil er unglaublich gute Leistungen ablieferte. Und man Crocodile wollte ihn dann die, unbedingt, ne, genau, man wollte ihn unbedingt für die Nationalmannschaft oder man wollte ihn unbedingt dabei haben und hat ihn deswegen sogar etwas schneller eingebürgert, als das sonst üblich ist. Kommen wir zur Frage Nummer 6. Wie Paulo Rink, ja. Genau. Paulo Rink, genau, der hat beim VfL Wolfsburg gespielt, ne, als sie ihn eingebürgert haben. Ja. War es nicht Leverkusen? Das ist falsch. Der HSV steht kurz, das ist jetzt die Frage Nummer 6. Der HSV steht kurz vor dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte. Eigentlich hilft den Hanseaten nur noch ein Wunder. Auch in der letzten Spielzeit musste der Hamburger SV bis zum 34. Spieltag zittern, konnte aber mit einem 2:1 Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg die Klasse doch noch halten. Das entscheidende Tor erzielte in der 88. Minute der Spieler Luca Waldschmidt. Zuvor konnte sein Teamkollege Philipp Kostic in der 32. Minute den Ausgleich erzielen. Welcher Wolfsburger Spieler brachte sein Team davor mit 1:0 in Führung? Ist es A. Mario Gomez, B. Yunus Malli, C. Robin Knoche oder D. Luis Gustavo? Ihr erinnert euch mit Sicherheit alle noch, es waren dramatische Minuten fast schon damals in Hamburg. Und Luca Waldschmidt rettete den Hanseaten damals den Arsch. Es sah aber zu Beginn des Spiels gar nicht so gut aus für Wolfsburg, für Hamburg, denn die Wolfsburger gingen in Führung. Pocho hat seine Antwort abgegeben. Dann machen wir mal die ersten beiden. A. Gomez, B. Malli, C. Knoche, D. Luis Gustavo, der ja inzwischen in Bitterfeld spielt. So, Chris. Chris gibt seine Antwort ab und wir kommen zur Frage Nummer 7. Das geht ruckzuck. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich hoffe, ihr zu Hause am Apparello macht schön mit und könnt ja gerne dann auch eure Antworten an @dietercast schicken. Seit 2014 können Fans für den Nationalspieler des Jahres abstimmen. Wer wurde am vergangenen Freitag im Rahmen des Länderspiels Deutschland gegen Spanien mit dem Titel Nationalspieler des Jahres 2017 ausgezeichnet? Ich habe eine richtige Frage. War es A. Joshua Kimmich, B. Julian Draxler, C. Timo Werner oder D. Mesut Özil? Das weiß ich nicht. Ja. Ich habe 12:1 verliere ich. So, also, alle haben ihre Antwort abgegeben. Schöne Aktion übrigens vom DFB-Fanclub. VfB-Fanclub. Ich finde das aber eine schöne Aktion. Ja, also, das war ja ernst gemeint. Aber kann das der Pöbel voten? Das wusste ich gar nicht. Kann der Pöbel voten? Frage 8. Der FC Bayern München stellt in dieser Saison bislang die beste Abwehr. Nach 27 gespielten Partien hat der FCB nur 20 Gegentore kassiert. Wie viele Gegentore hatte der Rekordmeister zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison auf dem Konto? Das ist geistesgestört. A. 22. Ja, ja. B oder C oder D. Drück irgendwas, Pocho. B. 20. Mhm. C. 17 oder D. 14. Ja, die Bayern wieder mal mit einer tollen Abwehrleistung. Der VfB kurz dahinter auch mit sehr wenigen Gegentoren. Und wie gesagt, in der letzten Saison hatten die Bayern auch, das kann man jetzt schon sagen, eine tolle Abwehr vorzuweisen. Die Frage wie viele haben sie dieses Jahr? 20 bislang. Und jetzt nochmal A, B, C, D, A, 22, G-H-I. B, 20, C, 17 und D, 14. Zum selben Zeitpunkt der letzten Saison. So, Frage Nummer 9. Noch zwei Multiple-Choice-Fragen, oder wie man dazu sagt, und eine Schätzfrage. Welche der folgenden vier Trainer ist der älteste? A. Taifun Korkut, B. Thomas Tuchel, C. Heiko Herrlich, D. Nico Kovac. Ja, junge Trainer, die Laptop-Trainer sind in Mode. Ja, da sind sie. Und ich will natürlich wissen, wer ist der Älteste von den genannten? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, was echt lustig ist, während er jetzt die Frage richtig beantwortet, ist ja, bei Chris, er gibt immer so richtig rüber, dass er das alles so locker sieht und so weiter, weil ich weiß, wie sehr er jetzt in diese Fragen eintaucht und wie sehr er sich aufregen würde. Ich gönne dir den Sieg, Chris. Ich gönne ihn dir. Von Herzen. Das ist ja wirklich eine wichtige Frage kommt jetzt. Ich habe dir Kaffee auf dem Oberschenkel. Wie geht's deinem Zahn? Geh mal mit der Zunge dran vorbei. Dem Sack? Dem Zahn, nee, der ist weg. Der ist weg. Ja, wirklich ein körperliches Wrack, Bandscheibenvorfall. Gestern. Hast du schon einen Phantomschmerz im Zahn? Phantomschmerz im Zahn auch noch. Ich hab gestern original eine Glastür eingetreten. Ja, Mann. Warum musst du das nachher noch erzählen? Lass uns kurz diese Kacke hier fertig machen und dann erzählst du uns von deinem Rauditum. 10. Frage. Nochmal konzentrieren. Schalke 04 Snaldo spielt erneut eine beachtliche Saison. Vor knapp 2 Jahren war er der erste Transfer-Coup des damals neuen Schalke 04-Managers Christian Heidel. Auf Schalke bekam Naldo das Trikot mit der Rückennummer 29. Zuvor trug er beim VfL Wolfsburg die Nummer 25. Mit welcher Trikotnummer lief Naldo bei seiner ersten Bundesliga-Station Werder Bremen auf? War es A 29, B 25, C5 oder D4? Welche Trikotnummer trug Naldo bei den Werderanern? War es oder war es nicht? Die 29, 25, 5 oder 4? So, alle haben ihre Antworten abgegeben. Zum Schluss noch die Schätzfrage, um, wie gesagt, so ein Unentschieden vorzubeugen. Es kann sein, dass die nachher keinen Ausschlag mehr gibt, aber dennoch möchte ich sie gestellt haben. Schätzfrage, in wie vielen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft? Ihr habt 5 Sekunden Zeit, die Antwort einzutippen. Nee, ich gebe euch 10, weil man muss ja vielleicht mal rechnen. Nee, ich tippe einfach. Fußball-WM beginnt mit dem Spiel Russland gegen Saudi-Arabien. Man kann es kaum noch abwarten. Beide schon, haben ihre schon Tipps abgegeben. Ein junger Klassiker. Es ist ein Klassiker, absolut. So, das war's. Das waren die 10 Fragen und eine Schätzfrage. Und wir werden natürlich jetzt gemeinsam auswerten. Aber zuerst, um ein bisschen runterzukommen, erzählt uns Chris, warum er Glastüren zertritt. Chris, bitteschön. Ja gut, ich wollte gestern bei meiner besten Freundin einfach nur einen Stromstecker abgeben, weil ich mir einen Wurf bestellt habe und klingelte an der Tür und ich habe den, ähnlich wie Ricky, dieses, wenn man an einem Menschen vorbeigeht, dass man nicht einatmet. Ja. Habe ich diesen, wie nennt man denn sowas, Phobie? Nein. Ekel. Diesen Ekel, auch in öffentlichen Einrichtungen Türklinken und oder diese Türstangen zu benutzen. Das ist ja weit verbreitet, ja. Hm? Ja. Und ich grundsätzlich bei Mehrfamilienhäusern drücke ich immer die Tür an der Tür auf. Ja, das mache ich auch so. Ja? Ja, ich fasse auch nichts an. Wenn ich zum Beispiel im Aufzug diese Dinger da antippen muss, mache ich immer mit dem Knöchel. So lange, bis einer kommt. Nee, ich mach mit dem Knöchel immer so. Mit dem Roundhouse-Kick drückst du die Knöpfe. Ja, mit Luftdruck, reiner Luftdruck. So wie der eine die Kerzen ausgedingst hat. Du pustest immer die Knöpfe, ne? Ja, ich mach das so, wie der die Kerzen damals bei Karate Kid ausgewedelt hat. So stehe ich da vor mit dem Daumen die ganze Zeit und versuche das einfach nur mit Luftdruck da reinzuschieben. Das ist irre manchmal, wenn man mich da beobachtet. Wirklich? Hi, Ricky Sensei. Ja, genau. So, jetzt deine Glastür. Und dann war die Haustür war bestund aus mehreren Glaselementen. Und ja, ich habe die schon weiß nicht, 10, 15 Mal aufgedrückt so. Scheinbar war das 16. Mal einmal zu viel. Und ich habe beim Aufschieben der Tür die Glasscheibe zertrümmert. Ich hing original mit beiden Armen in dieser Glasscheibe. Und habe Glasfragen, wie im Prinzip sehe ich aus wie im Vietnamkrieg, wenn ich von einem Schrapnell getroffen wurde. Meine rechte Hand ist zerrissen, 2 Finger fehlen und die rechte Hand ist im Prinzip weg. Und ja, so ist das gewesen. So was passiert sonst immer nur so was? Unter 15-Jährigen, die das einfach mit ihren Kräften noch nicht so richtig wissen, wie sie haushalten sollen. Da deine rechte Hand weg ist, guck, dass deine Frau bei dir bleibt. Ja, ich glaube, die ist jetzt weg. Nachdem wir gerade einen einsilbigen Dialog geführt haben, dass ich doch bitte ruhig sein sollte und ich einfach nur sagte, dass es in einem Podcast eher eine Option ist, die man nochmal überdenken sollte, ging die Person wutentbrannt wieder weg und drosch die Tür zu. Könnte sein, dass das der letzte dieser Cast ist. Man muss es in jeder Folge sagen. Auch so nah am Ende waren wir, glaube ich, noch nie. Zu meiner Verteidigung muss man auch sagen, dass auch deine Frau am Dienstag sich noch fragte, ob du nicht mal alle Tassen im Schrank hast. Das stimmt, aber das lag an anderen, ja, ich sag mal, Errungenschaften der Natur. Was hast du wieder verlangt von ihr? Naja, ich habe nichts direkt verlangt. Das war eher das Verhalten, das an den Tag gelegt wurde, als wir in unserer Dieter-Gruppe das Spiel auf hohem Niveau letzten Endes, ich sag mal, analysiert haben. Ja. Also das fand sie irgendwie zweifelhaft lustig, sage ich jetzt mal so. Zweifelhaft lustig, aber ohne zu lachen. Also aus Gruppenzwang sage ich jetzt auch, dass meine Katze auch voll genervt war, als wir die Ausgabe aufgenommen haben. Okay, lass uns die Antworten überprüfen. Kriegt ihr Katzenbabys? Nee, die kann keine Katzenbabys kriegen. Aber du hast es schon versucht. Er gibt die Hoffnung nicht auf. Bei Wotschler heißt es immer nur die Pelzmütze aufziehen. So, die erste Frage war Joachim Löw, ist seit dem 16. Deswegen will er die Katzenohren bei Twitch haben. Damit seine Katze ihn annimmt. Muss ich mir das wirklich gefallen lassen? Damit praktisch die Katze dich annimmt als Paarungspartner. Meine Reaktion dazu nächste Woche bei Pocho, der Fußball-Podcast. Ja, Pocho-Fußball könntest du dich nennen. Oder Pocho MMA. Bei mir hat super funktioniert übrigens. Joachim Löw ist seit dem 16. Vielleicht stelle ich mich auf Pocho UFC. Das hat ja noch besser funktioniert. Oh, ja, das ist auch die größten Erfolge. Er tritt nach, wo er nur kann. So, jetzt hier, Löw. Das noch zu Lebzeiten. Seit dem 16. August 2006 deutscher Fußballnationaltrainer. Die Frage war, wer bislang die kürzeste Amtszeit vorzuweisen hat. Ganz kurz vielleicht noch Löw, wie gesagt, mit 4.246 Tagen. Ziemlich lang am Start, aber zwei waren noch länger dabei. Vielleicht da noch die Tage kurz. Helmut Schön war 4.977 Tage Bundestrainer. Und Sepp Herberger, unglaublich. Und Bundeskanzler war der auch, zugleich. Ja, und das hat sich ja ausbezahlt für die Republik. Ja, aber das wissen aber viele nicht. Das Unglaubliche ist für mich wirklich, dass Sepp Herberger einmal 7.299 Tage Bundestrainer war und dann nochmal 4.946 Tage. Und dann kam Hulk Hogan und hat ihn den Titel abgenommen, ne? Das war oder der Leckdrop. Bruno San Martino. Es war der Leckdrop, der Sepp Herberger damals. Atomic Leckdrop, ja. Ich muss mir mal vorstellen, wie Sepp Herberger da liegt und dann kommt diese Musik von Hulk Hogan. Das kann ich mir richtig vorstellen. Hulk Hogan has murdered Sepp Herberger. So, Antwortmöglichkeiten waren Jürgen Klinsmann, Jupp Derweil, Erich Ribbeck und Rudi Völler zusammen mit Michael Skibbe. Ihr habt beide gesagt, Erich Ribbeck war derjenige mit der kürzesten Amtszeit. Und das war natürlich eine leichte Frage zum Reinkommen. Stimmt, Erich Ribbeck war mit 619 Tagen der Bundestrainer mit der kürzesten Amtszeit. Kurz dahinter Jürgen Klinsmann mit nur 712 Tagen. Also es war schon knapp, aber die Frage habe ich genommen, um euch ein gutes Gefühl letzten Endes mitzugeben. Dann, okay. Frage 2. Aber trotzdem alle falsch. Ja, das war für beide jetzt ein Punkt. Die Frage 2, da ging es darum, wer der letzte Torschützenkönig des FC Bayern war, der nicht Robert Lewandowski hieß. Eigentlich denkt man, das ist eine leichte Frage, aber es ist ja gar keine so leichte Frage. Luca Toni, Mario Gomez, Thomas Müller und Reuma Kai standen zur Auswahl. Interessant, Makai wurde nie Torschützenkönig, genauso wie Thomas Müller. Also entscheidet sich zwischen Luca Toni und Mario Gomez. Chris hat gesagt, Luca Toni war der letzte Torschützenkönig der Bayern und Pocho meinte, Mario Gomez wäre der letzte Torschützenkönig der Bayern gewesen und es ist Mario Gomez 2011. Scheiße, welchen habe ich als erstes genommen? Gomez. Ja, natürlich, ich habe noch gedacht, ach nee, der Penner, ey, der dreckige. Ja, er wurde Penner. 2011, 2012 Torschützenkönig und Luca Toni wurde 2007, 2008 Scheiße. Torschützenkönig. Gratulation, Pocho. Das war ein guter Punkt. Der nächste Punkt, den es zu vergeben galt, bezog sich auf den Gladbacher Torschützenkönig. Also welcher Gladbacher holte zuletzt die Torjägerkanone? Uwe Rahn, Martin Dahlin, Heiko Herrlich und Jürgen Pettersen standen zur Auswahl. Dahlin und Pettersen wurden nie Torschützenkönig. Chris tippte auf Martin Dahlin, hat also da schon keinen Punkt. Es gab nur zwei Torschützenkönige in den letzten Jahren für die Gladbacher. Einmal Uwe Rahn, 86, 87 und einmal Heiko Herrlich 1995 in der Pokalsiegersaison. Absolut richtig. Zusammen mit Mario Basler, der dritte Punkt für Pocho. Pocho hat bislang alle Fragen richtig beantwortet und führt mit 1-3. Also Chris, jetzt muss was gehen. Dann, nächste Frage. VfB Stuttgart bekannt für den hohen Trainerverschleiß. Es gab bislang oder in den letzten Jahren nur ganz wenige Trainer, die am 1. und am 34. Spieltag Trainer sein durften. In Stuttgart zur Auswahl standen Hüb Stevens, Armin Fee, Bruno Labbadia und Felix Magath. Beide von euch haben auf Armin Fee getippt. Das ist falsch. Bruno Labbadia war der Letzte, der den VfB Stuttgart sowohl am 1. als auch am 34. Spieltag coachen durften. Armin Fee hat das natürlich auch geschafft. Allerdings war das 2006, 2007. In der Saison hat Armin Fee den VfB am 1. und am 34. Spieltag gecoacht und Bruno Labbadia gelang das Kunststück in der Saison 2010, 2011 und in der Saison 2011, 2012. Und ich glaube sogar 2012, 2013, nein, so, dann Frage Nummer 5. Wie viele Länderspiele hat Sean Dundee für die deutsche Nationalmannschaft bestritten? 1, 2, 3 oder gar keins? Die richtige Antwort ist gar keins. Sean Dundee. Der hatte doch eins, oder? Moment, nicht? Genau das wusste ich, dass das kommt. Sean Dundee hat ein Spiel für die deutsche A2 bestritten. Oh Gott! Aber nicht für die A-Nationalmannschaft. Es gab ja mal diesen Versuch, irgendwie so die Team 2006 war das doch, oder? Irgendwie so Vollblinde durften auch nochmal irgendwie die Nationalmannschaftsspieler werden. Oder nicht. Es galt halt nicht als Nationalspieler, sondern es war so eine, wie so eine Jugendauswahl, nur halt eine A2, also die zweite Mannschaft der Nationalmannschaft. Es gilt Gott, aber was nicht. Was hast du genommen? Als richtige Spieler. Was ich da genommen habe? Ja. Kann ich dir sagen, was der Pocho da genommen hat? Der Pocho hat B genommen, also zwei Länderspiele, und du hast ein Länderspiel genommen. Das heißt, beide haben leider keinen Punkt dafür bekommen. Aber wer definiert denn A2 und A1 Länderspiel? Länderspiel ist Länderspiel. Nee, das ist richtig, was er sagt. Es gibt ja Statistiken, die darüber geführt werden, und da sieht man halt einfach bei Sean Dundee eine große Null hinter Länderspiele stehen. Nee, ich spiele nicht mehr mit. Ja, vielleicht kommt er ja, vielleicht macht er ja noch ein Länderspiel. Vielleicht macht er noch eins, das stimmt. Das stimmt, dann werde ich dieses Spiel natürlich nochmal neu aufnehmen, gar keine Frage. Da hast du zumindest dann einen Punkt, Chris, kannst du dir ja schon mal geistig anschreiben. Der HSV steht kurz vor der vor dem ersten Abstieg seiner Vereinsgeschichte. Letztes Jahr war es auch so, 2-1 Sieg gegen Wolfsburg. Wir haben alle mehrfach darüber schon gesprochen und es auch angeguckt. Wer erzielte das 1-0 für die Wolfsburger? Zur Auswahl stand Mario Gomez, Yunus Mali, Robin Knoche und Luis Gustavo. Und der Chris entschied sich für C, Robin Knoche, richtig? Ich muss mal kurz gucken, ob ich jetzt hier richtig bin. Ja. Und Pocho sagte B, Yunus Mali. Richtig ist Robin Knoche! Chris hat sich einen Punkt geholt. Nicht schlecht, Chris. So, ich muss ich mal bin ganz. Ich bin auch schon sehr deprimiert. Ich bin am Boden. Ganz kurz gucken, ob ich jetzt hier mit der Zahl richtig bin. 1, 2, 3. Ähnlich 4, wie die Bayern gegen Leipzig. 6. Ja, alles richtig. Jetzt sind wir bei Frage Nummer 7. Da ging es um den Nationalspieler des Jahres, der seit 2014 von den Fans gewählt werden darf. Zur Auswahl standen Joshua Kimmich, Julian Draxler, Timo Werner und Mesut Özil. Beide. Nein, das stimmt nicht. Nur einer hat die richtige Antwort. Ich kann schon mal sagen, Mesut Özil wurde letzte Saison zum Nationalspieler des Jahres. Was eigentlich geführt. Miracle ist, ne? Also, ja, ist doch gar nicht. Wie das zustande kam, das weiß man nicht. Ich glaube, da haben irgendwelche russischen Facebook-Seiten mitgestimmt. Ich denke. Der Letztplatzierte, das stimmt ja nicht. Warte, ich sag's einfach, wie es ist. Kimmich hat gewonnen. Chris kriegt den Punkt und gleich damit aus. Pocho hat Timo Werner gewählt, sage ich jetzt mal. Aber Pocho, da stimmt leider Gottes gar nichts, denn Werner hat nur 4,4% der Stimmen bekommen. Jürgen Draxler wurde auf Platz 2 gewählt mit 37,8%. Kimmich mit 45,3% Nationalspieler des Jahres 2017. Richtiger Spannungsbogen, der hier aufgebaut wird. Ja, wir haben jetzt noch drei Fragen und es steht 3-3. Also das ist wirklich, besser hätte man sich nicht vorstellen können. Der FC Bayern protzt mit seiner starken Abwehr, bislang nur 20 Gegentore in 27 Spielen. Wie viele Gegentore hat der FC Bayern zum selben Zeitpunkt der letzten Saison kassiert? 22, 20, 17 oder 14? Interessanterweise sagen beide, es wären 17 gewesen. Richtig wären aber 14 gewesen. Also gehen beide wieder ohne Punkt aus. Was auch noch interessant ist, am 27. Spieltag hatten sie nur 14 Gegentore auf ihrem Konto und am 34. waren 22. Ja, also haben sie nochmal richtig was reingekriegt für ihre Verhältnisse in den letzten paar Spielen. Dann sind wir bei Frage Nummer 9. Welcher der folgenden vier Trainer ist der älteste? Korkut, Tuchel, Herrlich oder Kovac? Beide sagen, Heiko Herrlich wäre der älteste Trainer. Richtig ist aber Niko Kovac. Niko Kovac ist von allen Vieren der älteste. Taifun Korkut wurde am 2.4.74 geboren, ist der jüngste im Bunde. Thomas Tuchel am 28.8.73, Heiko Herrlich am 3.12.71 und ich weiß, es ist fies, aber es ist so. Niko Kovac am 15.10.71 ist damit der älteste Trainer im Bunde. Unser Niko. Für mich steht schon gesetzt als Bayern-Trainer. Es steht übrigens immer noch 3-3. Er bringt ja dann auch den Zerstörerfußball in die Fußball-Landeshauptstatt. Ja, und seine. Das möchte ich mal sehen, wenn Niko Kovac mit seinem destruktiven Vernichtungsfußball bei Bayern antritt. Ich bin mal gespannt, ob er den Prinz mitbringt. Als jetzt, was? Wo Arturo nach Manchester geht, dann muss er den noch mitbringen, oder? Der Prinz. Ja, die Prinzenrolle bringt da höchstens mit, aber. Die Rinderhose. Ja, also wie gesagt, es steht unentschieden. 3-3 vor der letzten Frage. Und die könnte natürlich jetzt alles entscheiden. Oder wir müssen dann wirklich noch die Schätzfrage mit reinnehmen. Es geht um. Sehr spannend, Pocho. Ich gratuliere Ihnen aber dennoch schon mal. Unfassbar spannend. Ja, Dito. Es geht um Schalkes Naldo, der auf Schalke mit der Nummer 29 aufläuft, bei Wolfsburg die 25 getragen hat. Und ich wollte wissen, welche Rückennummer trug Naldo in seiner Bremer Zeit auf dem Rücken, 29, 25, 5 oder 4. Pocho sagt, er trug die Nummer 5. Chris sagt, er trug die Nummer 4. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Also, ich kann euch schon mal sagen, einer von euch beiden hat recht. Es gibt einen Sieger. Ja, Naldo trug in Bremen das Trikot mit der Rückennummer 4. Und damit gewinnt Chris. Damit gewinnt Chris die erste Ausgabe von Alle gegen Dieter. Herzlichen Glückwunsch, Chris. Du hättest selbst in einem Fall des Unentschiedens dieses Quiz gewonnen, denn auch bei der Schätzfrage warst du deutlich näher dran als der Pocho. Die Frage war, wie viele Tage sind es noch bis zur Fußball-Weltmeisterschaft? Chris sagt 72, Pocho 123. Es sind 76, also auch da holt Langenhagen wirklich nochmal richtig alles raus. Und ich gratuliere dir. Du bist der Champion. Wirst uns jetzt in der Welt mit diesem Titel vertreten, möchte, dass du das auch in deinem Facebook-Profil hinterlegst. So, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Alter. Ja. Ja. Ich würde mit diesem Sieg also das ist ja wirklich, das sind ja glorreiche Zeiten, die ich hier gerade bestreite. Der erste Dieter der Woche, mein Pick, souverän gewonnen. Und jetzt Tom Kaulitz. Danke. Ich mache gerade diese Geste nach oben. Tom Kaulitz, auch danke für den zweiten Sieg höchstwahrscheinlich. Ihr könnt aber alle nochmal einen upvoten bei Twitter. Meine Meinung danach könnt ihr auch bei @elpocho81 nachlesen, denn es ist wirklich so, ich habe die Vorstellung, dass die Wahrnehmung von Heidi Klum, was junge Menschen angeht, echt irgendwie gestört ist. Und man muss wirklich nochmal sagen, also der Chris, im Endeffekt ist es wirklich sein Podcast, kann man sagen. Also er hat ja richtig. Er ist der reinste Medienprofi. Dieter der Woche zweimal in Folge abgeliefert, dann alle gegen Dieter, hier einfach mal den Pocho nass gemacht auf den letzten Metern. Ja, und man weiß es, der Pocho ist unser Almanach in dieser Podcast. Der Fußballexperte, ja. Ja, das ist er. Und das ist wirklich ein Achtungserfolg. Also jetzt kommt aber vielleicht noch eine kleine Bitte an den Hörer an sich. Und zwar wäre es cool, wenn euch dieser Scheiß hier gefällt. Wir würden so eine Quizausgabe auch in dieser Kürze wie jetzt gerne nochmal machen. Aber es muss natürlich so eine Art Rückmeldung geben. Ja, finden wir cool, finden wir nicht so cool. Und wir haben uns gedacht, dass die beste Art und Weise, seine Meinung auszudrücken, vielleicht eine Bewertung auf iTunes wäre. Also wenn ihr da gerade am Start seid, dann schreibt doch hin, wie ihr alle gegen Dieter findet oder schickt uns auf @dietercast einen kleinen Tweet. Ihr könnt auch dietercast.de auf Internet besuchen. Und da in die Kommentare schreiben. Ja, all das ist möglich. patreon.com/dietercast. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ihr... Ja, ich möchte zum Abschied natürlich noch sagen, dass man mich nicht abschreiben sollte. Hinten raus kackt die Ente. Ja, ich ziehe mich demütig in mein Schneckenhaus zurück. Ja, die spannendste Frage wird übrigens jetzt noch in Langenhagen geklärt. Darf Chris nochmal podcasten? Die Antwort gibt's aber erst am Dienstag. Also bis dahin, tschüss. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples. Bodenständig, positiv ausgedrückt.